Alberter Allee Parkzeit heute ein Mercedes weniger. Gestern Abend brannte das Wägelchen des Mannes aus, dessen Name über die Uni hinaus bekannt wurde durch das Stichwort Historikerstreit. Was so trocken klingt, ist in Wahrheit die Auseinandersetzung oder Nicht-Auseinandersetzung mit unserer jüngsten Geschichte, dem Nationalsozialismus. Und da hat sich der biedere, grauhaarige Mann mit dem sonoren Stimmchen einen trüben Namen gemacht. Denn Nolte, Geschichtsprof an der Freien Universität, stellt in seinen umstrittenen Werken den Nazifaschismus als eine Folge der russischen Revolution dar. Und in seiner weiteren Argumentation versucht er denn, die Begriffe endgültig zu verschleiern und zu vermengen. Dass eine Person wie Nolte an der einstmals so revolutionären Freien Universität bislang ohne größeren Widerstand seine Ideen verbraten konnte, hat nun wohl einige dazu bewogen, ihren Unmut mit pyromanischen Mitteln zum Ausdruck zu bringen. Der Staatsschutz ermittelt, Uli Josner hat sich zu dem Anschlag seine Gedanken gemacht. Der Brandanschlag auf das Auto des Geschichtsprofessors Ernst Nolte war eine politische Tat. Ja, vielleicht sogar, zumindest in den Augen des Täters oder der Täterinnen, ein revolutionärer Justizakt. Denn wie heißt es in ihrer Erklärung? Sie hätten Nolte angegriffen, weil er die Kontinuität von Faschismus und BRD-Staat verkörpere. Und es stimmt auch, dass Nolte Mitbegründer des rechten Bundes Freiheit der Wissenschaft war und Mitglied der Notgemeinschaft für eine freie Universität, der NOFU, die schwarze Listen an Industrie- und Verfassungsschutz weitergegeben hatte. Und in den letzten beiden Jahren hatte Nolte sich mit seinen reaktionären Thesen im sogenannten Historikerstreit hervorgetan. Wie man sieht, mahlen aber auch die Mühlen der sogenannten revolutionären Justiz sehr langsam. Für alles, was ihm die Täter ankreiden, hätten sie ihn schon vor 2 Jahren bestrafen können. Gott sei Dank haben sie vor 2 Jahren aber noch nicht zugeschlagen. Ich wage mir nicht auszumalen, wie der sogenannte Historikerstreit verlaufen wäre, wenn Nolte durch so eine Tat zum Märtyrer hochstilisiert worden wäre. Dann hätten sich seine Kritiker nicht nur mit seinen abstrusen Thesen auseinandersetzen müssen, sondern sich gleichzeitig mit ihm solidarisiert. Als Opfer von Meinungsterror zum Beispiel. Die revolutionären Befreiungskämpfer haben nun allerdings einen Professor getroffen, der im Historikerstreit sein ganzes Renommee schon verspielt hat. Selbst an seinem Fachbereich an der FU ist Nolte relativ isoliert. Für sein neuestes Buch hatte Nolte Schwierigkeiten, Verleger zu finden. Ja, und auch die FAZ hat Nolte verlassen. Die Zeitung, die im Juni 1986 mit einem Artikel von Nolte zum Angriff auf das bisherige Bild des Nationalsozialismus geblasen hatte, überließ kürzlich ihre Spalten einem liberalen NS-Historiker. Die revolutionären Kämpfer haben also einem Mann das Auto angezündet, der sowieso schon am Boden lag. Sie nennen das einen Angriff. Mir kommt das so vor, als ob sie nach dem Prinzip verfahren sind, nimm, was du kriegen kannst. Begründen kann man es hinterher ja immer noch. Hätten der Täter oder die Täterinnen die Debatte gekannt, hätten sie nach ihrer eigenen Logik viel früher losschlagen müssen. Wären sie über den Stand der Debatte informiert, hätten sie gar nicht mehr in Aktion treten dürfen. Vielleicht aber können sie sich gar nicht mehr vorstellen, dass in dem angeblich ja faschistischen BRD-Staat eine kritische Öffentlichkeit existiert, die einen Nolte auch anders und viel wirkungsvoller angreifen kann als durch einen Angriff auf sein Auto. Es scheint in Teilen der Linken eine beliebte Strategie zu werden, sich die Feinde da zu suchen, wo man sie am leichtesten kriegen kann und nicht da, wo sie wirklich sind. Dafür spricht einiges, zum Beispiel der Anschlag auf das Stadtbaubüro oder der Aufschrei der Berliner Schwulenbewegung bei den Sombart-Artikeln. In der Taz, wir bei Welt am Draht melden uns nach den Nachrichten wieder.